Ein Klavierabend mit Nikolai Demidenko bei den diesjährigen Schwetzinger Festspielen. Ein reines Beethoven-Programm, das war zu Beginn die Sonate F-Dur Opus 10 Nummer 2. Als nächstes hören Sie Nikolai Demidenko mit Für Therese, Sonate Fis-Dur Opus 78.